Abschnitt 74 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 74, der Club der Harmlosen, Teil 9. Am 14. Verhandlungstage nahm das Wort Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Meine Herren, so machen es alle Spieler. Sie halten die Bank oder sie pointieren, sie setzen hoch und sie setzen niedrig, sie bezahlen ihre Schulden oder sie betteln um Aufschub. Sie borgen die Kellner an und machen Geschenke an ihre Mätressen. Immer dasselbe Bild, und weil es so ist, dürfen Sie die Angeklagten nicht verurteilen, sondern Sie müssen sie freisprechen. Das wird ohne Zweifel der Kern der Ausführungen sein, welche die vielgewandten und berühmten Verteidiger hier machen werden. Ich kann diese Ausführungen nicht teilen, denn sie sind tatsächlich unrichtig, weil völlig verfehlt und logisch unhaltbar. Es ist nicht wahr, dass es alle so machen. Zweifellos hat den Anlass zu diesem Prozess der Artikel des Berliner Tageblattes vom 16. Dezember 1898 gegeben. Es ist viel hin und her gestritten worden, ob sich das Tageblatt mit diesem Artikel ein Verdienst erworben oder ob es unnötig Staub aufgewirbelt hat. Ich bin der Meinung, dass sich das Berliner Tageblatt ein Verdienst erworben hat, denn es ist eine vornehme Pflicht der Presse, auf wirkliche Schäden aufmerksam zu machen. Der Zeitungsartikel hatte nur den Zweck, darauf aufmerksam zu machen, dass sich ein berüchtigter Gewerbsspieler in die vornehmen Spielerkreise eingeschlichen habe. Das war richtig. Der hier und in weiten Kreisen des Auslandes wohlbekannte und berüchtigte Spieler Hermann Wolf hatte Eingang in die vornehmsten Spielerkreise gefunden. Er stammt aus den ärmlichsten Verhältnissen, ist unter 9 Geschwistern aufgewachsen und hat wohl nie danach getrachtet, durch ehrliche Arbeit sein Brot zu verdienen, sondern nur danach gestrebt, anderen ihr Eigentum durch Diebstahl wegzunehmen. Er ist dafür zuletzt mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft worden und hat diese Strafe in den Jahren 1863 bis 1865 verbüßt. Es ist anzuerkennen, dass diese Strafe nur unter dem Regime des früheren härteren Strafrechts möglich war, denn heute würde ein 17-jähriger Mensch nur zu Gefängnis verurteilt werden können. Wolf hat im Zuchthause Zeit genug zum Nachdenken gehabt und ist zu der Überzeugung gekommen, dass es viel zweckmäßiger ist, anstatt den Leuten wieder ihren Willen, das Geld abzunehmen, sie dazu zu zwingen, es freiwillig herzugeben. So ist er Spieler geworden und durch Spiel ein reicher Mann. Manche Leute wollen sogar behaupten, ein Millionär. Als Spieler ist er durch die Welt gezogen, hat auch Amerika und Ostindien heimgesucht und hat es vielfach verstanden, während der Überfahrt auf den großen Passagierdampfern Leuten das Geld abzunehmen. Im Inland ist Wolf allerdings nur einmal wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ob er in den vornehmen Spielerkreisen falsch gespielt hat, steht dahin, während die dringende Vermutung besteht, dass dieser berühmte Kartenkünstler das Corrigé la Fortune geübt hat. Ich muss hier vor der Öffentlichkeit feststellen, dass die über die 3 Angeklagten verhängte Untersuchungshaft durchaus notwendig und nach den damaligen Verdachtsgründen vollständig gerechtfertigt war. Man braucht sich dabei nicht einmal auf die formelle Seite zurückzuziehen und darauf zu verweisen, dass die Verhaftung durch alle Instanzen als begründet anerkannt worden ist. Ich möchte aber alle Zuhörer davon überzeugen, dass nach den damaligen Verdachtsgründen so viel Belastungsmaterial vorlag, dass man die Angeklagten in Haft nehmen musste. Die stereotype Frage, wie konnte man auf solche Verdachtsgründe hin die Haftnahme verfügen, wird hiernach hoffentlich verstummen. Man denke doch daran, dass der gewerbsmäßige Spieler Wolf sofort nach dem ersten Kanonenschuss seine im Zuchthause gestärkten Knochen in Sicherheit gebracht hatte. Wer hatte Wolf eingeführt? Herr Hans von Kröcher. Er trägt die volle Verantwortung dafür. Er hätte als Edelmann sich erst nach den Antezedenzien des Mannes erkundigen müssen. Das ist auch die Ansicht des Deutschen Adelsblattes gewesen. Die Verantwortung für die Einführung Wolfs tragen aber auch die Angeklagten von Kaiser und von Schachtmeier. Dies war jedoch nicht der einzige Grund zur Verhaftung. Vielmehr kamen dazu die schweren Belastungen seitens der Bekannten des Angeklagten, namentlich des Grafen Königsmark. Ich glaube nie und nimmer, dass der Brief, den Graf Königsmark an von Kröcher richtete, nur im Scherz geschrieben war. Denn sonst hätte von Kaiser keine Veranlassung gehabt, sich darüber zu entrüsten. Und auch das Verschwinden des Kellners Montagnier erregte den Verdacht. Die Angeklagten mussten sagen, »Du stehst in unserem Lohne und bist ein wichtiger Zeuge, du hast hier zu bleiben.« Anstattdessen erhielt er das Reisegeld, um nach Italien abzudampfen. Man nahm dabei auch das Kursbuch zur Hand. Man folgte dem Abreisenden in Gedanken, wie man einem lieben Bekannten mit den Gedanken auf der Reise folgt, denn von Kröcher tat die Äußerung, »So, nun ist er bereits in München.« Es ist mir schon vorgekommen, dass Gesinnungsgenossen eines Verbrechers, der die Reise übers Meer antrat, aufatmend gesagt haben, »Nun ist er schon hinter der roten Tonne bei Cuxhaven.« Aber dass ein preußischer Gardeleutnant einem abreisenden Kellner den erwähnten Nachruf widmet, das ist mir noch nicht vorgekommen. Ich komme nun zu der Frage, ob die Verhaftung der Angeklagten erforderlich war. Da stehe ich nun nicht an zu erklären, dass die Behörde ihre Pflicht verletzt haben würde, wenn sie nicht die Hand auf die Angeklagten gelegt hätte. Ich bemerke vorweg, dass die Verhaftung nicht wegen Verdachts des Falschspiels, sondern nur wegen gewerbsmäßigen Spiels erfolgt ist. Und dazu lagen wahrlich Momente genug vor. Schon allein, dass ein Mann wie Wolf, der Nachfolger des Seemann und anderer, sich in den Kreis der Angeklagten hineingedrängt hatte und mit ihnen viel verkehrte, musste den Verdacht aufzwingen, dass gewerbsmäßiges Spiel betrieben wurde. Herr von Kröcher hatte sich bei seinem Kommando bereits nach Ostende abgemeldet, von Schachtmeier war im Besitze eines kleinen Vermögens und konnte leicht das Ausland erreichen, alle drei Angeklagten waren fluchtverdächtig. Also, die Verhaftung war geboten und auch die aufgeworfene Behauptung, dass die Untersuchungshaft über Gebühr lange gedauert hat, muss ich als unberechtigt zurückweisen. Die Untersuchung ist mit größter Schnelligkeit geführt worden. Bei dem kolossalen Material, welches zu bewältigen war, und in Anbetracht des Umstandes, dass die Zeugen zumeist in weiter Ferne weilten, kann man dem Herrn Untersuchungsrichter nur Anerkennung zollen. Die Staatsanwaltschaft hat dann nur 3 Wochen nötig gehabt, um das gewaltige Material zu sichten und die Anklage zu konstruieren. Selbstverständlich musste den Angeklagten eine ausnahmsweise lange Frist zur Erklärung auf die Anklage bewilligt werden. Dann kamen die Gerichtsferien, es war aussichtslos, die Verhandlung in dieser Zeit anzusetzen, denn die Zeugen befanden sich in aller Herren Länder. Es ist richtig, dass zahlreiche Zeugen ihre Aussagen in der Hauptverhandlung eingeschränkt haben. Sie haben das Günstigste für die Angeklagten herausgesucht, und das mag wohl in dem Umstand begründet sein, dass jeder dieser Zeugen unter dem Eindrucke stand, res mea agitur, das heißt, es ist eigentlich meine eigene Sache. Ich komme jetzt zu Herrn von Manteuffel. Ich erkläre, dass man kein Recht hatte, diesen pflichttreuen Beamten so mit Vorwürfen zu überhäufen, wie es geschehen ist. Er soll sich dadurch in das Vertrauen der Angeklagten eingeschlichen haben, dass er sich als früherer Hauptmann der Artillerie einführte. Die jungen Herren von der Reserve können sich dadurch, dass Herr von Manteuffel in seiner Eigenschaft als Hauptmann der Landwehr mit ihnen in Verbindung getreten ist, unmöglich verletzt fühlen. Was denken denn eigentlich diese jungen Herren von der Heiligkeit und Gewissenhaftigkeit ihres Eides? Sie mussten als Zeugen alles sagen, was sie wussten, und wenn Herr von Manteuffel durch seine Liebenswürdigkeit und sein kameradschaftliches Entgegenkommen ihnen dies erleichtert hat, so sind sie ihm zu Dank verpflichtet. Noch andere Vorwürfe sind gegen Herrn von Manteuffel erhoben worden, die zum Teil nicht unberechtigt sind. Ich billige nicht alles, was Herr von Manteuffel getan hat, namentlich nicht seinen Brief an Herrn Dr. Leipziger. Aber wenn hier im Brustton der Überzeugung vom Gegenteil der Wahrheit gesprochen wurde, so möge man doch nicht vergessen, dass von Manteuffel im besten Glauben gehandelt hat. Noch gestern habe ich von meinem Amtsvorgänger einen Brief erhalten, nach welchem seinerzeit nach Ansicht aller in Frage kommenden Instanzen nicht genug Material gegen Dr. Kornblum vorlag. Ich bedauere, dass Herr Dr. Leipziger durch den Brief getäuscht worden ist, aber ich kann nicht anerkennen, dass daraus schwere Vorwürfe gegen Herrn von Manteuffel hergeleitet werden können. Ich billige ferner durchaus nicht, dass Herr von Manteuffel die Verteidigungsschrift dem Grafen Königsmark zugänglich gemacht hat. Das ist ein schwerer, bedauerlicher Missgriff, dem aber die Staatsanwaltschaft durchaus fernsteht. Wie man aber dies so schwer urgiert, ist unbegreiflich. Ich kann und darf verlangen, dass das Ansehen eines pflichttreuen Beamten geschont und ihm nicht Vorwürfe gemacht werden wegen einer Maßregel, die auf der anderen Seite in viel verstärkterem Maße vorgenommen worden ist. War es notwendig, zur Entlastung der Angeklagten solch schwere Angriffe auf einen Kriminalbeamten zu häufen? Man hat dann gesagt, die Zeugen seien präokkupiert gewesen. Ein erwachsener Mann, der Zeugnis vor Gericht ablegen soll, kann doch nicht in dem Sinne präokkupiert werden, dass er Falsches aussagt. Zunächst Herr Dr. Kornblum. Er hat den Stein ins Rollen gebracht, der jetzt als Lawine zu Tal ging. Ich verzichte auf sein Zeugnis. Ein Mann, der, nachdem er die Sache eingerührt hat, sich zurückzieht und spurlos verschwindet, indem er es kalten Blutes zulässt, dass die Angeklagten monatelang in Untersuchungshaft sitzen mussten, ist für mich gerichtet. Ich lege auf sein Zeugnis keinen Wert. Auch von dem Zeugnis des Generalmajors von Kröcher mache ich keinen Gebrauch, wenn ich ihm auch jedes Wort glaube. Vor der Vaterliebe tritt der Staatsanwalt zurück und legt keinen Wert auf ein Wort, welches dem gequälten Vaterherzen entschlüpft sein soll. Der Oberstaatsanwalt ging sodann auf die Erörterung der rechtlichen Gesichtspunkte ein. Das Falschspiel ist nicht erwiesen, es ist als erwiesen anzuerkennen, dass die Angeklagten nicht falsch gespielt haben. Über Wolf sind sie und viele andere getäuscht worden, wenn es auch verwunderlich ist, dass sie als Edelleute nicht mindestens ein ebenso feines Gefühl bezüglich Wolfs gehabt haben als der Kellner Montagny, dem die aalglatte Höflichkeit Wolfs verdächtig vorkam. Rechtlich und tatsächlich ist an der vollen Überzeugung festzuhalten, dass alle drei Angeklagten des gewerbsmäßigen Glücksspiels schuldig sind. Gewerbsmäßig handelt derjenige, der wiederholt eine auf Erzielung des Vermögensvorteils gerichtete Handlung vornimmt und fortsetzt. Neben der Gewinnsucht bildet auch die Absicht, frühere Verluste zu decken, ein Tatbestandsmerkmal des gewerbsmäßigen Glücksspiels. Die Angeklagten haben aus Berechnung gespielt, und das deutet auch auf gewerbsmäßiges Glücksspiel hin. Sie haben fortgesetzt in der Absicht gespielt, zu gewinnen und aus den Gewinnen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Keiner der Angeklagten hat im bürgerlichen Leben auch nur einen Groschen redlich verdienen können. Herr von Kaiser ist ein hochbegabter, strebsamer, wirtschaftlich außerordentlich genauer und ordnungsliebender Mann. Er hat keineswegs ausschweifend eher solide gelebt. Er hat seine Kleider und seine Stiefel gereinigt. Dass er aber das Spiel gewerbsmäßig betrieb, geht aus dem Umstande hervor, dass er mit einer Schuldenlast von 5.300 Mark abschloss, dagegen aber etwa 50.000 Mark außenstehende Forderungen halte. Der Angeklagte von Kröcher hat nach ganz kurzer Dienstzeit seinen Abschied genommen aus Gesundheitsrücksichten. Es wäre vernünftigerweise viel besser gewesen, wenn er seinen Körper gekräftigt hätte, anstatt die Nächte am Spieltisch zuzubringen. Von seinem Vater erhielt er den bescheidenen Zuschuss von 110 Mark, von einem Onkel 40 Mark und seine liebevolle Mutter mag ihm wohl ab und zu ein kleines Opfer gebracht haben. Das war aber auch alles. Und seine Ausgaben? Diese betrugen im Jahre 1898 30.000 Mark. Er hielt sich ein Rennpferd, schaffte sich Equipage an, verausgabte für Kleider innerhalb zweier Jahre 4.200 Mark. Ich glaube, mir wäre die Schamröte ins Gesicht gestiegen, wenn ich beim Eintreffen der kleinen Zulage von 110 Mark an den Lebenswandel dächte. Bei Herrn von Kröcher liegen noch viel mehr und viel handgreiflichere Beweise dafür vor, dass er das Glücksspiel gewerbsmäßig betrieben hat, als bei Herrn von Kaiser. Aber auch der Angeklagte von Schachtmeier ist, wenn auch nicht so stark wie seine beiden Mitangeschuldigten, so doch in dem Grade belastet, dass das schuldig gegen ihn zu beantragen ist. Der Oberstaatsanwalt kam zu dem Schlusse, dass alle drei Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels zu verurteilen seien. Bei der Strafabmessung sei zu berücksichtigen, dass die Angeklagten sich seit etwa 8 Monaten in Untersuchungshaft befinden. Er beantrage gegen von Kaiser 4 Monate Gefängnis unter voller Anrechnung der Untersuchungshaft. Gegen von Kröcher 6 Monate Gefängnis, wovon 4 Monate durch die Untersuchungshaft für verbüßt zu erachten seien und außerdem 6.000 Mark Geldstrafe oder einen Tag Gefängnis für je 15 Mark, und gegen von Schachtmeier 3 Monate Gefängnis, die als verbüßt anzusehen seien. Und nun, meine Herren Verteidiger, so schloss der Oberstaatsanwalt, stehe ich Ihren Angriffen zur Verfügung. Ich weiß wohl, dass vor manche Dinge in manchen Kreisen ein mildes Licht geworfen wird. Ich weiß wohl, dass der Mantel der Liebe ausgebreitet wird über manches, was nicht der Liebe würdig ist, sondern des Hasses bedarf. Die preußische Justiz lässt diese Milde häufig walten. Die preußische Justiz hat aber noch immer verstanden, in ernsten Sachen das ernste Wort zu sprechen. Verteidiger Justizrat Dr. Sello für von Kaiser. Der Prozess ist einzig in seiner Art. Ich will kein Gewicht auf die sonderbaren Vorgänge legen, die sich in den Vorstadien des Prozesses und in der Hauptverhandlung selbst abgespielt haben. Aber einzig bezeichne ich den Prozess, weil er einzig dasteht in der Rechtspflege. Es stehen zum ersten Male Leute von der Kategorie der Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels auf der Anklagebank. Die Entscheidungen des Obertribunals und des Reichsgerichts stellen als gewerbsmäßiges Glücksspiel immer nur eine Tätigkeit hin, wie Seemann, Reuter, Lichtner und so weiter sie ausgeübt haben. Gegen Leute aus dem Milieu der Angeklagten ist Paragraph 284 nur ein einziges Mal zur Anwendung gekommen und diese Sache endete mit Freisprechung. Die neue Auffassung des Oberstaatsanwalts lässt vermuten, dass dieser Prozess eine ganze Reihe neuer Prozesse wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels zur Folge haben wird. Seit 50 Jahren hat man der Anschauung gehuldigt, dass man gegen Leute von dem Schlage der Angeklagten nicht aus Paragraph 284 vorgehen müsse, nicht gegen Leute, die sich in gleicher Stellung wie die Angeklagten befinden, gegen junge, lebenslustige Offiziere, welche in überschäumender Lebenskraft einmal ihrer Leidenschaft die Zügel schießen lassen. Der hannoversche Spielerprozess hat zuerst den Vorhang hochgezogen, aber nur Leute wie ein Seemann waren damals zur Verantwortung gezogen. Nur ein einziger Adeliger war dabei, der Schlepperdienste geleistet und dadurch seinen Namen mit Schande bedeckt hatte. Selbst Staatsanwälte haben sich über die Erhebung der Anklage gewundert. Sind wir denn nicht alle einmal jung gewesen? Wenn wir alle, die wir ins reifere Leben eingetreten sind, uns unserer Jugend erinnern, sollten wir nicht auch auf Stunden zurückblicken, die in den Rahmen dieser Verhandlung hineingebracht werden könnten? Nach diesen Vorausbetrachtungen will ich mich mit der Frage beschäftigen, ob die Anklage mit Grund erhoben und mit Grund aufrechterhalten wurde und ob sie mit Grund zu einer Verurteilung führen kann. Die Verteidigung wird sich der Aufgabe nicht entziehen können, die Frage der Gewerbsmäßigkeit einer sorgfältigen Prüfung nach den verschiedenen Gesichtspunkten zu entwerfen. Entschieden ist der Ansicht entgegenzutreten, dass es zur Entscheidung der hier gestellten Frage auf die Gewinnsucht ankommt. Die Gewinnsucht ist ein integrierender Bestandteil eines jeden Glücksspiels. Soweit der Himmel blau ist und man um Kokosnüsse oder um Muscheln spielt oder ob der biedere Bürger des Abends bei seinem Skat sitzt, jeder, der spielt, will nicht verlieren, sondern gewinnen. Die Absicht zu gewinnen macht noch nicht den Gewerbsspieler, sondern überhaupt den Spieler als solchen. Die Angeklagten sind genau wie alle übrigen natürlich durch den Spielgewinn und die Hoffnung auf solchen zum Spiel gelockt worden. Die Charakteristik, die der Oberstaatsanwalt von dem Gewerbsspieler entworfen hat, stimmt für alle Gewohnheitsspieler. Es ist ja äußerst schwer festzustellen, in welchem Moment der Gewohnheitsspieler ein Gewerbsspieler wird. Dieser Prozess hat eine Fülle der verschiedensten Spielertypen vorgeführt, vom Prinzen von Thurn bis hinab zum Vizekonsul Moos, von dem Offizier, der zum ersten Male nach einem Liebesmahl sich zum Spieltisch begibt, bis zum Freiherrn von Gali, der nichts ist als Spieler, der sich mit Stolz den König der Spieler nennen ließ, den alle Welt kennt, mit Ausnahme des Herrn von Manteuffel. Der Nerv der Entscheidung liegt im innersten sittlichen Kern der einzelnen Individualitäten und die Verteidigung verlangt mindestens ein non liquet für die Angeklagten. Das Urteil im hannoverschen Spielerprozess hat deutlich gezeigt, wer als gewerbsmäßiger Glücksspieler zu betrachten ist. Die dort vorgeführten Glücksspieler waren der Typus derjenigen Gewerbsspieler, den der Gesetzgeber im Auge hatte und der auch in den Anschauungen unseres Volkes Geltung hat. Einen diametraleren Gegensatz zwischen der Spieltätigkeit des Herrn von Kaiser und derjenigen Tätigkeit, die bei den Spielern in Hannover zutage getreten ist, kann sich die kühnste Fantasie nicht ersinnen. Der junge Referendar, der außerordentlich ernst gearbeitet hat, der sein Doktorexamen machte, der im orientalischen Seminar tätig war und dem seine Dienstvorgesetzten das glänzendste Zeugnis geben, hat doch den Spielerkreis nicht geschaffen, sondern ist hineingeraten, wie so viele andere. Der Verteidiger ging sodann auf eine eingehende Würdigung der Beweisaufnahme über und suchte die Beweisführung des Oberstaatsanwalts, das von Kaiser als gewerbsmäßiger Glücksspieler zu gelten habe, zu zerstören. Die Tatsache, dass eine Anzahl von Leuten viel Geld verloren haben, so fuhr der Verteidiger fort, ließ sich für die Gewerbsmäßigkeit nicht verwerten, denn Herr von Kaiser hat am meisten mit verloren. Er hat nie den Anlass zu hohem Spiel gegeben. Auch die Art und Weise seines Spiels gibt keinen Anhalt für den schweren Vorwurf, ein Gewerbsspieler zu sein. Der Verteidiger führte zur Begründung seiner Ausführungen eine Menge Belegstellen aus der Judikatur der höchsten Gerichte und aus der Literatur an. Der Angeklagte von Kaiser ist, so fuhr der Verteidiger fort, kein oberflächlicher Mensch, sondern eine tiefe und schwer angelegte Natur, bei welcher die Leidenschaften ganz besonders stark arbeiten. Diese Natur bedurfte des dämonischen Reizes, des kühnen Wagnisses im wechselvollen Spiel, weil er in seinem ganzen Tun und Treiben aufs Große, aufs Energische gerichtet war. Auch Männer wie Blücher, Lessing und die Könige der Literatur, die großen Staatsmänner der englischen Geschichte, haben in dem Spiel ein Gegengewicht gegen ihr Übermaß von Arbeit erblickt. Der Angeklagte von Kaiser hat ebenfalls ernst und angestrengt gearbeitet und in dem Spiel eine Art Kompensation für angestrengte Tagesarbeit gesucht. Und die kritische Zeit, um die es sich hier handelt, war gewissermaßen das letzte Aufflackern dieser Leidenschaft. Er stand vor dem Assessorexamen und konnte sicher sein, dass dies für ihn die Pforte zu einer glänzenden Lebenslaufbahn öffnete. Hätte die unglückselige Kornblum-Affäre noch 4 Wochen sich verzögert, so wäre der Angeklagte als freier und glücklicher Mann aus den Jugendwirrnissen seines Lebens hervorgegangen. Er ist jetzt durch ein Fegefeuer von einer Gründlichkeit und Grausamkeit hindurchgegangen, vor dem einen jeden der Himmel behüten möge. In tiefer Reue hat er erkannt, dass er viel getan und gelitten, was seiner unwürdig war. Aber keiner seiner zahlreichen Freunde hat jemals den Gedanken gehabt, dass er ein gewerbsmäßiger Glücksspieler sei. Ja, seine Freunde haben trotz alledem und alledem zu ihm gehalten. Welches Vertrauen hat selbst Herr von Manteuffel dem Angeklagten entgegengebracht, dass er ihm die Mitteilung von seiner Verhaftung machen durfte und ihn doch bis zum folgenden Morgen auf freiem Fuße ließ? Das war gewiss ein Beweis von großem Vertrauen in die Person des Angeklagten. Und von Kaiser hat bewiesen, dass er sich im Besitz eines guten Gewissens befand. Die Lehre, die den Angeklagten erteilt worden ist, ist eine schwere und grausame gewesen. Sie wird unauslöschlich in ihrer Erinnerung haften bleiben. Wir rufen den jungen Leuten zu: Seid ernst und arbeitsam in der Jugend, damit ihr es auch im Alter sein könnt. Und nun dürfen wir wohl eine Freisprechung erbitten und erhoffen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schachtel, zweiter Verteidiger für Kaiser. Er erklärte, dass er auf das Wort verzichten wolle, weil eine Nachlese nur die Wirkung der glänzenden Ausführungen des Vorredners abschwächen könnte. Wenn der Oberstaatsanwalt dem Angeklagten von Kaiser vorgeworfen, dass er den Wert des Geldes nicht zu würdigen verstanden habe, so müsse entgegnet werden, dass daran nicht er, sondern die Verhältnisse schuld haben. Ein preußischer Referendar, der nicht in der Lage sei, auch nur einen Groschen zu verdienen, könne unmöglich eine Vorstellung von sauer verdientem Gelde haben. Die einzigen Personen, bei denen der Verdacht des Gewerbsspielens obwalten könne, Herrn von Galli und Dr. Kornblum, habe man einfach laufen lassen, obwohl die Voruntersuchung eröffnet war. Dr. Kornblum hatte ein Vermögen von 60.000 Mark, bezog davon monatlich etwa 200 Mark Zinsen, hatte sonst keine Beschäftigung und lebte doch Jahr aus Jahr ein in vollem Überfluss. Der Verteidiger schloss mit der Hoffnung, dass der Gerichtshof sich nicht mit einem non liquid begnügen, sondern die Nichtschuld der Angeklagten anerkennen werde, die zwar leidenschaftliche Spieler, aber nicht Gewerbsspieler waren. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind für von Kröcher. Die Verteidigung könne der Ehrenrettung, die der Oberstaatsanwalt dem Kriminalkommissar von Manteuffel habe angedeihen lassen, nicht beitreten. Seine Pflichttreue soll nicht angezweifelt werden, aber man könne ihm den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich von Dr. Kornblum habe irreführen lassen und dass er es nicht verstanden habe, sich aus den Wirren und Irrgängen, in denen Dr. Kornblum ihn zurückgelassen habe, wieder herauszufinden. Ein himmelweiter Unterschied, so fuhr der Verteidiger fort, besteht zwischen den Angeklagten in Hannover und den jetzigen Angeklagten. Ein gewerbsmäßiger Spieler verfährt ganz anders wie der Angeklagte von Kröcher. Die ganze Art des Spieles des Angeklagten von Kröcher, die Art, wie er sich den Spielgläubigern und den Schuldnern gegenüber verhielt, wie er in jeder Beziehung kulant war, zeigt, dass er die größte Gleichgültigkeit gegen das Geld hatte, nicht aber, dass er mit Spielen einen Gewerbebetrieb etablieren wollte. Auch Herr von Kröcher ist in die Spielerkreise geraten und hat nicht mehr und nicht weniger als die anderen am Spiel teilgenommen. Sein Fluch war es, dass er nach anfänglichen Misserfolgen mit Glück spielte. Und als ihm ein glücklicher Zufall einen besonders großen Gewinn in den Schoß warf, kam plötzlich die Vorliebe für Luxusausgaben. Tatsache ist es doch, dass der Angeklagte ernstlich bemüht war, sich einen bürgerlichen Beruf zu schaffen. Nach längerer juristischer Widerlegung der rechtlichen Ausführungen des Oberstaatsanwalts betonte der Verteidiger, dass die Standesgenossen des Angeklagten von Kröcher ein ganz anderes Urteil über diesen haben wie der Vertreter der Anklage. Sie halten ihn für enorm leichtsinnig, nicht aber für einen Mann, der mit Berechnung, mit dem Plan und dem Ziele des Erwerbes gespielt habe. Der Gerichtshof möge sich diesem Urteil der Standesgenossen anschließen. Rechtsanwalt Dr. Pinkus für von Schachtmeier suchte streng juristisch den Begriff des gewerbsmäßigen Glücksspiels zu interpretieren. Von Schachtmeier hat, so schloss der Verteidiger, das Schicksal, angeklagt zu werden, vielleicht seiner Harmlosigkeit zu verdanken, in welcher er nach dem Ausscheiden des Grafen von Egloffstein dem Club mancherlei Dienste geleistet hat. Er hat für seinen Leichtsinn zur Genüge gebüßt und erwartet nunmehr mit Sicherheit seine Freisprechung. Angeklagter von Kaiser. Ich kann nur sagen, dass ich durch meine Spielleidenschaft und durch mein häufiges Spielen in moralischer Beziehung nicht immer ganz lobenswert mich verhalten habe. Das tut mir herzlich leid und ich werde mich vor meinen Eltern und meinen Vorgesetzten deswegen zu verantworten haben. Gegen die bestehenden Strafgesetze in ihrer bisherigen Auslegung habe ich aber nicht verstoßen. Der Angeklagte von Kröcher bat den Gerichtshof in Betracht ziehen zu wollen, dass er bereits mit 19 Jahren dem Spiele verfallen sei. Er sehe ein, dass er ein wahnsinnig leichtsinniger Mensch gewesen sei, was er jetzt natürlich aufrichtig bedauere. Aber gegen den Vorwurf, dass er das Spiel gewerbsmäßig betrieben habe, müsse er sich verwahren, er bitte deshalb um seine Freisprechung. Der Angeklagte von Schachtmeier beschränkte sich darauf, um seine Freisprechung zu bitten, da er sich nicht schuldig fühle. Nach längerer Beratung verkündete der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Denso folgendes Urteil. Der Gerichtshof hat, obwohl der Staatsanwalt diesen Teil der Anklage hat fallen lassen, sich pflichtgemäß auch mit der Frage des Betruges beschäftigen müssen und ist auch zu dem Urteil gekommen, dass Betrug nicht vorliegt. Alle die Momente, die zur Begründung des Betruges angeführt worden sind, haben nach der Ansicht des Gerichtshofes keinen Beweis für Falschspiel erbringen können. Der Verdacht des Betruges ruhte im Wesentlichen auch auf dem Verkehr mit Wolf, der als Falschspieler bezeichnet wurde. Es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass Wolf ein Falschspieler war, es hat sich aber nicht nachweisen lassen, dass die Angeklagten Wolf für einen Falschspieler halten konnten. Im Gegenteil haben sie, wie die meisten der übrigen, Wolf für einen anständigen und umgänglichen Menschen gehalten. Auch der Verdacht, der darauf beruhte, dass die Angeklagten den Zeugen Montagli schleunigst über die Grenze geschafft haben, hat sich in keiner Weise bestätigt. Die Anklage hatte sich aber auf alle diese verschiedenen Verdachtsmomente stützen können, denn es ist von ihnen allen vorher die Rede gewesen. Jedenfalls lag, als die Verhaftung ausgesprochen wurde, genügendes Material vor, um die Angeklagten im Sinne der Anklage als dringend verdächtig erscheinen zu lassen. Wenn die Zeugen ihre ursprüngliche Aussage abgeändert haben, so kann ihnen ein besonderer Vorwurf daraus nicht gemacht werden. Sie haben das Tatsächliche bestätigt, aber die ersten Folgerungen, die sie in der Aufregung gezogen, jetzt nicht mehr aufrechterhalten können. Der vom Reichsgericht festgestellte Begriff des gewerbsmäßigen Glücksspiels kann auf die Angeklagten nicht angewendet werden. Sie befanden sich zwar nicht in besonders günstigen Verhältnissen, aber sie hatten doch Mittel, um das Spiel einmal beginnen zu können. Sie waren nicht ganz mittellos. Würde Mittellosigkeit vorgelegen haben, so würde Paragraph 284 sich leichter anwenden lassen. Die Angeklagten sagen selbst, sie seien keine Gewerbsspieler, sondern nur einem hohen Grade von Leichtsinn verfallen. Man kann ihnen nicht ins Herz sehen und deshalb muss, wenn Zweifel obwalten, die den Angeklagten günstigere Ansicht Platz greifen. Deshalb liegt nachweisbar gewerbsmäßiges Glücksspiel bei ihnen nicht vor. Allerdings haben die Angeklagten einen erheblichen Aufwand getrieben. Dass ihr Wille aber von vornherein darauf gerichtet war, sich die Mittel zu diesem Aufwand durch Spiel zu erwerben, hat sich nicht nachweisen lassen. Selbstverständlich haben sie größere Ausgaben gemacht, wenn sie gewonnen hatten. Auch die Gründung des Clubs kann nicht gegen die Angeklagten sprechen, denn sie konnten dies zu dem Zwecke getan haben, um ungestörter sich dem Spiel hingeben zu können. Es liegt somit kein sicherer Schluss für die Gewerbsmäßigkeit des Spiels vor. Am wenigsten bei von Schachtmeier. Der Gerichtshof hat deshalb auf ein Non-Liquid erkannt. Über die moralische Seite ein Urteil zu fällen, ist nicht Sache des Gerichtshofes. Die Angeklagten sind hiernach freizusprechen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse aufzuerlegen. Kurze Zeit nach Beendigung des Prozesses meldete sich Hermann Wolf. Er wurde in Haft genommen, nach kurzer Zeit auf Antrag seines Verteidigers, des Justizrats Wronker, wieder entlassen. Der Oberstaatsanwalt hatte gegen das Urteil von Kaiser und Genossen Revision eingelegt. Der zweite Strafsenat des Reichsgerichts gab der Revision statt. Von Kaiser, von Schachtmeier und Hermann Wolf hatten sich infolgedessen im November 1900 wieder vor der dritten Strafkammer des Landgerichts Berlin I unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Oppermann, jetzigen Reichsgerichtsrats, zu verantworten. Hermann Wolf wurde wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels zu 4 Monaten, von Kaiser und von Schachtmeier zu geringen Strafen verurteilt. Von Kröcher war inzwischen ins Ausland gegangen und hatte der Vorladung keine Folge gegeben. Ende von Abschnitt 74, Teil 9. Aufgenommen von Ricarda Detmold.